1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ist Themennacht bei uns und das Thema heute Nacht heißt Schockerlebnisse bei der Arbeit. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die zum Beispiel schon einen schweren Arbeitsunfall hatten oder die während der Ausübung ihres Jobs etwas Dramatisches erlebt haben. Oder mit Leuten, denen während der Arbeitszeit etwas Schlimmes mitgeteilt wurde. Also wenn ihr mit mir auch über dieses Thema sprechen wollt, Schockerlebnisse bei der Arbeit, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Meine erste Anruferin zu unserem Thema Schockerlebnisse bei der Arbeit heißt Brigitte. Brigitte ist 55. Guten Morgen, Brigitte. Guten Morgen. Du hast dich zu diesem Thema gemeldet. Ja, ich habe mich zu dem Thema gemeldet. Ich habe also... in meiner Laufbahn in der Gastronomie 4 Drogentote in 3 Jahren erlebt, die ich selber gefunden habe. 4 Drogentote in 3 Jahren? Ja. Die hast du alle selbst gefunden? Ja. Erzähl mal ein bisschen genauer. Weil unser Geschäftsführer, mit dem ich immer diese Dienste hatte, der war zu feige, in die Toiletten zu gehen. Und da durfte ich immer gehen. Achso, du hast die alle in den Toiletten gefunden? Ja. Alle in den Toiletten. Was genau hatten die gemacht? Was war passiert? Zu viel gespritzt, zu viel Heroin gespritzt. Waren das Frauen oder Männer? 3 waren Männer und 1 Mädchen zum Schluss. Das war auch der ausschlaggebende Punkt. Da habe ich meinen Job gekündigt. Mhm. Gleich am nächsten Tag war ein Mädchen mit 20 Jahren. Beschreib doch mal, beschreib mal diese Situation, als du dieses Mädchen entdeckt hast. Ich habe die schon mittags gesehen oder nachmittags oder am späten Abend vielleicht auch. Die saß mit mehreren Männern da und 2 gingen auf die Toilette, also sie und noch einer. Aber da denkt man sich in der Gastronomie, gerade an einem Hauptbahnhof, denkt man sich da nicht viel bei. Und ich habe das. Was denkt man sich denn dabei? Ja, dass die mal auf Toilette gehen zusammen. Also. Um ein bisschen Sex zu machen. Ja, genau. So. Und da geht man auch nicht hinterher, das interessiert einem nicht. Man hat seinen Job zu machen, hat Arbeit. Ja. Und dann irgendwann habe ich ihn wiederkommen sehen, die sind dann auch gegangen. Und dann gucke ich auch nicht mehr nach. Dann habe ich sowas auch wieder vergessen. Mhm. Weil wenn man dann in den frühen Morgenstunden da eine Abrechnung und alles macht und wenn dann der Chef kommt und der Geschäftsführer und sagt, seid ihr soweit, Mädels? Und dann sagt man natürlich ja, ne? Und jetzt muss man noch schnell die Toiletten kontrollieren, habe ich zu meiner Kollegin gesagt. Gehst du ins Restaurant, ich gehe da hinten. Ja. Und wie spät war es da? Bitte? Wie spät war es da? Oh, ich glaube so 3 Uhr, 4 Uhr morgens. Ja. Mhm. Und dann habe ich gesagt, beim Hintergehen habe ich gesagt, wollen wir mal hoffen, dass heute nichts ist. Und in der Damentoilette war auch nichts. Und dann gehe ich in die Herrentoilette und gehe nach hinten, wo die WCs sind, mit den Türen und ja, da brauchte ich nur unten reingucken, dann habe ich schon eine Hand gesehen und da habe ich gedacht, ach nee, bitte nicht. Hm. Die Toilette war von innen zugeschlossen? Ja. Ja, das heißt, ja, du hast aber ich habe ja den Geld in der Tasche, man kann das ja mit dem Geldstück öffnen. Achso, du hast es dann noch sogar geöffnet? Ja, natürlich. Ja. Und was hat sich da für einen Anblick dir geboten? Ein Mädchen mit einer Nadel im Arm. Ein blondes, hübsches Bild, schönes Mädchen. Die Nadel war noch im Arm? Die Nadel war noch im Arm. Und das Mädchen war schon da, als du sie gefunden hast, schon verstorben? Ich habe gehofft nicht. Ich habe sie da rausgezogen und die war noch, ja, die war eigentlich noch warm. Und dann habe ich natürlich Alarm geschlagen. Und ja. Hatte die Augen zu? Ich glaube, ja. Ja, ja. Und dann habe ich Alarm geschlagen und dann kommt ja so eine Maschinerie gleich am Bahnhof, Bahnhofspolizei, da ist auch ein Rettungsdienst. Mhm. Die sind dann ganz schnell da, aber dann haben sie auch reanimiert, da stand ich auch noch dabei. Und dann habe ich eigentlich gedacht, was tust du dir hier gerade an? Das musst du doch gar nicht sehen, aber das war zu spät. Ja, es war zu spät auch für das Mädchen, sie ist nicht ins Leben zurückgeholt Nein. worden. Ja. Nein. Als du die Tür aufgemacht hast, lag sie auf dem Boden? Nee, die können da nicht liegen, das ist zu klein. Die sitzen und die sind ganz verkrümmt da. Sie saß tot auf der Toilette? Nee, die saß daneben, die war so Ach so. Ja, so. Ach so, sie saß daneben auf dem Boden? Ja, auf dem Boden, ja. Ist das nicht, also für mich hat sich das, auch die anderen, das waren Männer, die waren älter und da habe ich gedacht, was ist das für ein beschissener Tod? Man verreckt auf einer Toilette, Mutterseelen allein. Wie gruselig ist das? Ja, furchtbar. Und die Männer, die du gefunden hast, die waren auch alle schon tot, als du dann kamst. Und lief das so ähnlich ab, wie du es gerade beschrieben hast, dass du dann Lief immer so ab. Hast immer die Tür aufgemacht und hast dann diesen Anblick da gesehen. Hatten die alle ihre Nadeln noch in dem Arm? Ja, also bei einem weiß ich nicht mehr so genau. Aber die haben die Nadel im Arm, ja. Warum, weiß ich auch nicht. Diese Erlebnisse waren dann für dich Grund, aus der Gastronomie rauszugehen? Oder aus Weil ich selber eine Tochter habe. Und das war mir einfach, das war mir zu viel. Wie geht man damit um, wenn man sowas dann so hautnah miterlebt hat? Zum Beispiel diese Geschichte gerade mit dem Mädchen. Du stehst sogar noch daneben, während man sie versucht zu reanimieren. Es ist 3 oder 4 Uhr nachts. Ja, irgendwann gehst du nach Hause in den frühen Morgenstunden. Wie geht's denn dann weiter? Wie es weitergeht, man kann nicht schlafen. Ich komme dann nach Hause, ich versuche meinen Mann zu wecken, aber den habe ich angerufen, weil um die Uhrzeit war ich eigentlich immer schon zu Hause. Und der sitzt dann da und wartet und der hört sich das alles an und zuckt mir den Schultern und dann sagt man als Ehefrau, du, ich kann das nicht mehr. Ich kann da nicht mehr hingehen. Ich schaffe das nicht nochmal oder nochmal. Hat dein Mann dann Verständnis dafür gehabt? Ja, der war auch in der Gastronomie, der war Koch. Ja. Bist du dann danach in einen anderen Job gegangen? Ja, ich bin in einen anderen Job gegangen. Was hast du gemacht danach dann? Ich bin in die Klinik gegangen. In die Klinik? In die Klinik, ja. Als was? Ich bin da in den Blutspendedienst gegangen und verarbeite jetzt Blut. Ach so. Und da sind sie öfters mal ohnmächtig, aber nie tot. Ich dachte gerade schon Klinik, dann wärst du ja wieder mit Tod und Leid unter Umständen konfrontiert. Aber das ist dann nicht der Fall. Hat dein Chef dafür Verständnis gehabt, als du gesagt hast? Unbedingt, ja, unbedingt. Nee, jetzt nicht der Geschäftsführer, aber der andere Chef. Also der Chef von dem Ganzen da, der hat gesagt, das wird niemand aushalten. Ja. Wie lange liegt das jetzt zurück? Ach, das ist schon Jahre her. Geht dir das heute manchmal noch durch den Kopf? Ja, natürlich. Ich kann das Mädchen noch beschreiben. Obwohl ich in der Zwischenzeit meinen Mann schon beim Sterben begleitet habe. Meine Eltern, meine Schwester, die sind alle gestorben. Meine Schwiegermutter ist gerade vor 2 Jahren gestorben. Haben sich da eigentlich mal Angehörige bei dir gemeldet, die noch mit dir sprechen wollten, weil du sie ja nun gefunden hast? Nee. Keiner? Nee. Auch traurig, ne? Ich glaube, das sind so... Also ich habe ja mehrere Mädchen auch gesprochen. Man hört das ja, weil wir keine Personaltoilette hatten, waren wir da mit auf der Toilette. Man hört die Feuerzeuge, wenn die hier Heroin flüssig machen. Das hört man dann und dann bleibt man auch mal eine Weile stehen und dann guckt man sich die Mädchen an und dann sagt man sich, warum macht man, fragt man auch, sagt, warum macht ihr das? Ja, die wissen es aber gar nicht, ne? Das sind traurige. Die sind süchtig, die sind krank. Traurige Schicksale. Ja, die sind kranke Menschen. Ja. Und den kann man einfach so, dass man es ihnen wegnimmt, damit hilft man ihnen nicht. So ein Übel, das an der Wurzel gepackt werden muss. Ja. Die Kinder können da nichts für. Das waren nicht Kinder von sozial Schwachen. Ja, das kommt aus allen Schichten. Ich kenne alle Schichten. Ja. Ja. Brigitte, das waren natürlich wirklich Schockerlebnisse, die du bei der Arbeit erlebt hast. Ich danke dir, dass du uns was erzählt hast. Wünsche dir alles Gute. Danke, ebenfalls. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unser Thema heute, Schockerlebnisse bei der Arbeit. Und hier ist Larissa. Und Larissa ist 28. Guten Morgen, Larissa. Guten Morgen, Domian. Hallo. Was hast du Schlimmes oder Dramatisches bei deiner Arbeit erlebt? Ich war gestern bei einem Kunden von mir, also beziehungsweise von uns. und habe erfahren, dass mein Lebensgefährte verhaftet wurde. Bei einer Routinekontrolle im Auto wurde er plötzlich verhaftet und hat mich dann in dem Moment noch anrufen dürfen und hat geschrien, ich wurde verhaftet, ich wurde verhaftet. Das heißt, diese Nachricht hast du während der Arbeit dann bekommen. Was Arbeit? Vor unserem Kunden. Also wir führen zusammen eine IT-Firma seit Anfang 2009. Mhm. Und es ist so, dass die meisten Leistungen wir von vornherein von den Kunden kassieren. Ich bin ein bisschen nervös und auch schockiert. Das glaube ich. Also erzähl doch nochmal, dann kommt das, klingelt das Telefon und dein Partner schreit in das Telefon, ich bin verhaftet. Ja. Und du stehst vor dem Kunden. Wie hast du reagiert? Genau. Ich war völlig perplex. Ich habe gesagt, habe mir dann was Spontanes einfallen lassen, habe dem Kunden gesagt, dass mein Onkel einen Herzinfarkt hat. Und, weil die Kunden kennen ihn ja auch. Er ist der Programmierer in der Firma und ich bin für den Vertrieb zuständig, für die Kundenakquise. Und, aber bist du da nicht irgendwie zur Seite gegangen oder rausgegangen, um dann mit ihm zu... Ich habe das Gespräch dann versucht, so professionell wie möglich abzuschließen und habe dem Kunden gesagt, ich muss so schnell wie möglich weg. Ah, verstehe. Weswegen ist denn dein Freund, dein Partner verhaftet worden? Ich habe das ja gestern erfahren. Ich war heute beim Anwalt. Ich habe nichts anderes außer den Haftbefehl in der Hand, den ich vom Polizeipräsidium bekommen habe. Und da steht drin, wegen Betrug. Wegen Betrug? Ja. Wegen Betrug, aber er sagte mir am Telefon, ich sagte denn warum, ja, sagte er, wegen Unterhalt. Er war verheiratet und hatte zwei Kinder, das weiß ich auch, und er ist von 2007 bis 2010 auf Bewährung gewesen und hat während dieser Zeit sich nicht gemeldet. Weswegen war er auf Bewährung? Das weiß ich ja nicht, er sagt wegen Unterhaltszahlungsverpflichtung. Damals auch schon. Ja, aber das ist das, was er sagt. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt, weil im Haftbefehl steht nämlich Betrug. Wie lange kennt ihr beiden euch? Wir kennen uns seit Anfang 2008. Ist ja schon eine recht lange Zeit. Muss man ja eigentlich einiges schon... Wohnt ihr auch zusammen? Ja, wir wohnen zusammen. Ich wusste gar nicht. Da muss man ja einiges irgendwie mitkriegen. Wenn so eine dramatische Aktion ist, dass der aus dem Auto heraus verhaftet wurde, das heißt, der ist beschattet worden, der ist verfolgt worden... Oder was auch immer. Nein, das war eine Routinekontrolle. Ach so. Eine ganz normale Routine-Verkehrskontrolle. Und das Problem ist, Domian, dass wir dass wir umziehen wollten und gerade dabei waren, am 1.4. in die neue Wohnung einziehen und ich jetzt mit einer 250 Quadratmeter Wohnung, die voll möbliert ist, hier alleine stehe. Ich habe 16 Euro in der Tasche, er hat die beiden Kontokarten. Und ich darf nicht mit ihm telefonieren, ich kann überhaupt nichts tun. Aber kriegst du denn nicht von der Polizei diese Kontokarten vielleicht ausgehändigt, wenn das auch... Nee, das wurde alles mitgenommen, das habe ich da gefragt. Ich denke mal, in der Schocksituation ist ihm das auch nicht eingefallen. Und ich rufe bei der ich bin denen schon so lange auf den Keks gegangen, bis der Mann mich fast beschimpft hat. Ja, er sagt, ich darf nicht. Er ist im Moment in der geschlossenen. In einer Abteilung, sozusagen in so einer Überprüfungsabteilung, wo die Leute halt rausgefiltert werden, je nachdem, wie sie drauf sind, ob sie eher gewalttätig sind oder ruhigere Vertreter sind. Wie lange wird das denn dauern? Was haben die dir denn gesagt, bis du mal mit ihm reden kannst? Also es wird ja noch entschieden, ob er in die offene kommt oder in der geschlossenen bleibt, aber ich denke, er kommt in die offene. Das hat mir der Anwalt auch gesagt. Und das Problem ist, wobei das nicht ganz klar ist, kommt denn da nicht vielleicht sogar noch da kommt doch eine Gerichtsverhandlung noch auf ihn zu? Ja. Ne? Das Urteil steht, ne? Ach so. Er wurde ja verurteilt auf 3 Jahre Bewährung. Ach so, so hängt das zusammen. Ich verstehe, jetzt verstehe ich das. Ja. Und da habt ihr auch nie intensiv drüber gesprochen oder detailliert drüber gesprochen. Gar nicht. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du in mehrfacher Hinsicht geschockt bist. Erstmal natürlich über die Tatsache an sich, aber dann auch darüber, dass er doch offensichtlich irgendwie ein Geheimnis vor dir hat und etwas verschleiert hat. Das war auch ein bisschen, das lag auch ein bisschen an mir, weil ich ein ziemlich, ich sag mal, in der Hinsicht auch pedantisch bin und nicht unbedingt möchte, vielleicht, ich weiß ja nicht, was er gemacht hat, vielleicht hat er jemanden richtig betrogen. Und traut es sich nicht mehr zu sagen. Ich meine, wenn das nur eine Unterhaltspflichtverletzung ist, mein Gott, weil seine Frau lebt mit einem sehr, sehr wohlhabenden Ingenieur zusammen und hat diesen Unterhalt eigentlich überhaupt nicht nötig, also auf keinen Fall nötig. Aber die Sorge bleibt halt, dass er wirklich ein härteres Ding gedreht hat. Die Sorge ist da. Eben. Die ist da. Und was würde das für dich bedeuten, wenn er das gemacht hat? Ich bin im Moment so schockiert, Domian. Ich weiß, manchmal tut er mir leid, manchmal bin ich extrem enttäuscht darüber. Das größte Problem ist ja, Domian, dass er für die Programmierung zuständig ist und dass wir von den Kunden die Gelder im Voraus kassiert haben. Und ich habe keinen Programmierer, ich kann mir keinen Programmierer leisten. Das heißt, deine Existenz hängt im Moment an seinen Faden. Die Firma läuft auf meinen Namen. Die läuft auf deinen Namen. Die Kunden haben schon bezahlt und jetzt kann die Leistung nicht erbracht werden. Genau. Weil du kannst es nicht und du hast keinen Programmierer an der Hand. Nee. Zudem kommt auch noch, dass ich in den letzten 10 Monaten extreme familiäre Probleme hatte und sowieso ein Burnout hatte. Ja, das kommt aber alles zusammen. Und da gerade erst rausgekommen bin, weil ich bin ja für die Kundenakquise und für den Vertrieb zuständig. Mhm. Ich konnte nicht mehr viele Kunden akquirieren und dadurch haben wir auch nicht viel Umsatz gemacht und dadurch haben sich auch ein paar Schulden summiert, die wir dann zusammen bewältigen wollten. Wie viele Kunden haben denn eigentlich jetzt in Voraus schon bezahlt? 40 ungefähr. So viele, 40? Ja. Und du sagst, du sitzt auf Schulden, auf wie viele Schulden? Das sind insgesamt 12.000, 13.000 Euro. Ja. Wie willst du jetzt vorgehen? Hast du schon einen Plan? Ich weiß nicht. Also meine Freundin sagt, ich soll Insolvenz anmelden, aber ich bin erst 28, das würde mein Ende bedeuten. Hm. Ich komme mir so dumm vor, keine Schuld, das ist ein Unglück, dass du da reingezogen worden bist. Vielleicht dumm, insofern dumm kann man da nicht sagen, aber vielleicht kannst den einzigen Vorwurf, den du dir vielleicht machen kannst, ist, dass du dir sagst, ich habe nicht offen genug mit dem geredet und habe den auch nicht genug gelöchert, was da alles los war. Aber wenn er nicht sagen wollte, dann wollte er nicht sagen. Mhm. Aber hinterher ist man immer schlauer, aber dumm würde ich das nicht nennen. Das ist einfach für dich jetzt wirklich ein höchst unglücklicher Umstand, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja. Meine Larissa, das tut mir aber sehr leid für dich. Das tut mir sehr leid für dich. Da baut man sich gerade was auf, so wie ihr, und dann auch noch neue Wohnung und so, und dann so ein Schlag. Ja. Das ist ja für dich hochspannend, wenn du zum ersten Mal mit ihm reden kannst. Das wird sehr hoch. Ich warte auf den Moment. Ich zähle jede Minute, dass ich das kann. Wie gehst du... Kannst du dir vorstellen, mit welchen Gefühlen du dann da hingehst zu ihm? Mit sehr großer Enttäuschung. Mit Zorn auch? Auch, ja. Ich weiß gar nicht, ist man da allein oder sitzt da ein Beamter dabei? Das weiß ich auch nicht. Ich weiß ja nichts. Mhm. Ich habe ja das Letzte, was ich von ihm gehört habe, ist, dass er verhaftet ist. Dass er da überhaupt noch anrufen konnte, wundert mich. Dass sie ihm das erlaubt haben. Nee, das darf er wohl. Das darf er. Das hat mir der Anwalt gesagt, er muss Familienangehörige informieren. Ah ja. Das darf er. Ja, stimmt. Und die JVA gibt mir keinerlei Informationen, weil ich nicht seine Ehefrau bin. Mhm. Ich müsste da ganz dreist sein und sagen, da liegt jemand von seiner Familie im Krankenhaus, vielleicht kann ich da mit ihm sprechen, aber dann würde er ja in Panik verfallen. Also ich habe natürlich auch keinen guten Rat jetzt für dich. Das ist eine wirklich dramatische Situation. Was das Wirtschaftliche anbelangt, such dir einen guten Berater, der dich jetzt da etwas rauslotst aus der Situation. Ja. Und das Emotionale wird sich jetzt erstmal vielleicht auch ein bisschen klären, wenn du erstmal mit ihm gesprochen hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall für alles sehr, sehr viel Glück und sehr viel Kraft die nächste Zeit. Da du ja auch noch wirklich unter Schock stehst, verständlicherweise, schlage ich vor, das würde ich gleich nochmal anrufen. Mein Psychologe meldet sich nochmal bei dir, okay? Ja, gerne. Das ist der Henning, der meldet sich gleich. Okay, danke schön, du. Alles Gute von Herzen, Larissa. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. Ja, tschüss. 0800 220 50 50. 2 Tage übrigens sind wir noch in diesem Studio hier. Dann gehen wir in die Osterpause. Und dann werden wir nie wieder hier aus diesem Studio senden. Das ist für die Hörfunkgemeinde relativ egal, wo wir senden, aber fürs Fernsehen, für die Fernsehzuschauer ist es nicht ganz egal, weil das neue Studio sieht auch ein wenig anders aus. Wir retten mit in das neue Studio unseren weißen Hirsch, das ist natürlich Ehrensache, der kommt mit und der kleine Hirsch kommt auch mit, mal gucken, wo wir ihn hinstellen können. Und am Freitag ist dann Schluss. Und am Freitag werden wir hier auch ein bisschen abbrechen, denn dieses Studio wird dann wirklich auch verschrottet. Hier wird nie wieder irgendwie gesendet oder irgendwas gemacht. Das machen wir dann Freitag, so am Ende dieser Sendung. Jetzt machen wir weiter mit Sabine. Und Sabine ist 46. Guten Morgen, Sabine. Ja, guten Morgen, Domian. Du hast dich auch gemeldet zum Thema. Thema heute. Ja. Was hast du erlebt? Ja, also ich habe in den 90er Jahren am Niederrhein in einer Recyclingfirma gearbeitet. Das war eine riesengroße Halle. Ja. Dort wurden unter anderem auch diese gelben Säcke gesammelt. Mhm. Die werden dann entleert, auf Band geschüttet und nochmal von den einzelnen Leuten, die am Band stehen, aussortiert und dann in die Container geschmissen. Mhm. Und das Band blieb dann während der Arbeitszeit stehen, einen Notknopf gedrückt hatte. Was ist denn so in der Regel in diesen gelben Tüten gewesen? Folie, zum Beispiel leere Flaschen Shampoo, Spülmittel, Hygieneartikel. Da waren auch Insulinspritzen drin, da war einmal alles drin. Teilweise waren sie sehr gut sortiert und teilweise waren auch Pampers von Kindern drin. Ah ja. Das war total unterschiedlich. So, da hat irgendjemand den Notknopf gedrückt. Ja, und das heißt, dann bleibt das Band sofort stehen. Mhm. Und dann geht das zum Vorarbeiter und vom Vorarbeiter im Büro. Vom Büro aus kann man diese Bänder einstellen auf Geschwindigkeit und wenn was ist, auch stoppen. Mhm. Und wir wussten nicht, was Sache war. Und dann ziemlich schnell kam dann raus, dass ein Arbeiter aus der Halle von uns nebenan in die Cola-Presse reingestiegen ist. Also er hat erst das Band auf Stopp gesetzt, ist da reingestiegen und das Band ist wieder eingeschaltet worden. Ich weiß bis heute nicht von wem und was daraus geworden ist. Dieser Mann ist durch die Cola-Presse, da waren Cola-Dosen, und andere Dosen, auch jetzt sag ich Fanta und Red Bull auch nochmal. Und die ist der komplett durch diese Maschine, das ist ein Gerät, ein riesengroßes Containerteil und oben so wie ein Trichter. Der ist da reingeklettert und ist komplett durch die ganze Presse gegangen. Der kam mit einem Ballen, ich sag jetzt mal, die waren 1 Meter hoch und 1 Meter breit, diese gepressten Dosen kam der raus. Dann wurde ein Stuckateur wurde beauftragt, die Kripo war da, die Polizei hat sofort die Halle stillgelegt, sie durften nicht mehr weiterarbeiten. Das ist ja unfassbar. Und das Schlimmste eigentlich kommt noch, das was ich ganz dramatisch fand, die Frau von ihm, die war bei mir in der Schicht, die stand am Band. Ist die dann da hingegangen? Ja. Hat die das gesehen? Ja. Konnte man denn von diesem gepressten Mann überhaupt noch was erkennen? Ich weiß nur, dass Mitarbeiter, einige von den Vorarbeitern die Aufgabe hatten, unter den Bändern nach Leichenteile zu suchen. Unfassbar. So, und Finger und sowas einzuteilen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie groß war dieser gepresste Ballen, der da rauskam? Ich denke mal, ich würde sagen, 1 Meter mal 1 Meter. 1 Meter mal 1 Meter. Und das ist alles zerplatzt, also gepresste Dosen. Also da ist schon eine richtige Kraft hinter, das so zusammenzupappen. Ja. Und wenn da ein Mensch zwischengerät, kann man sich vorstellen, dass er eigentlich nur noch Matsche ist. Ja. Man hat auch von Kopf und Händen nichts mehr gesehen. Nee. Mein Gott, ist das dramatisch. Und ich weiß auch nicht, die Kripo und die Polizei hat uns das nicht gesagt, wie genau das, der hat das Band ausgeschaltet. Und normalerweise hören an der Maschine 2 Arbeiter. Mhm. Da ist immer einer, der den Notknopf drücken kann, der Acht geben kann. Und der war alleine und ist da reingeklettert. Das hast du aber nicht gesehen, dass der reingeklettert ist. Nein, wir haben das nur mitgekriegt, weil das Band gestoppt war. Wenn das Band gestoppt war, konnten wir nicht weiterarbeiten. Dann stand das still in der ganzen Halle. War das ein anderes Band als das, was du bearbeitet hast mit dem... Ja, ich habe... Du hast die gelben die Säcke. Aufgabe. Du hattest die... Entschuldigung. Ja, du hattest das Band mit den gelben Säcken. Ja. Und da gab es noch ein Band mit Cola-Dosen und allem möglichen Kram. Ja, mit anderen. Das war eine kleine Halle, da wurde das extra nochmal, was schon gesammelt war, wurde manche Sachen werden ja verbrannt, manche Sachen werden wieder zum Recyceln weiterverkauft oder abgegeben. Sag mal, wie ist denn das denn weitergegangen? Dieser Mann musste doch irgendwann bestattet werden. Wie hat man... Also man kann nicht hat man uns erstmal von der Arbeit befreit. Mhm. Die Lagerhalle, diese Halle, das waren 2 Hallen. Die eine Halle, wo das passiert ist, wurde komplett stillgelegt. Wir haben in 3 Schichten gearbeitet, Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Das Band lief rund um die Uhr normalerweise. Mhm. Und dann kam natürlich die Kripo und die Polizei, natürlich. Die haben nicht sehr viel gesagt, zumindest nicht zu uns Arbeitern. Die haben sich an die Vorarbeiter gehalten und an die... Aber man hat doch sicher unter euch Kollegen dann hinterher über diese Sache noch viele Wochen gesprochen. Wie hat man denn die restlichen Leichenteile rausbekommen, um ihn zu bestatten? Ich weiß nur, dass Arbeiter, ganz gewöhnliche Arbeiter von Zeitfirmen dort gearbeitet haben auch. Die mussten mithelfen, nach den Leichenteilen zu suchen. Ja, das, und die haben das als schlimm empfunden und die haben auch großartig nichts gesagt, gar nichts. Und ich bin auch kurz drauf nach diesem Vorfall, jetzt nicht wegen dem Vorfall, aber ich habe danach aufgehört. Das war mir zu heavy. Weißt du, ich stelle mir gerade vor, dieser Mann ist gepresst in diesen Cola-Dosen. Wie wird er beerdigt? Wird er mit den Cola-Dosen beerdigt oder fummelt man das da raus? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Boah, ist das schrecklich. Ich weiß auch nicht, wie der bestattet worden ist. Wann? Ich weiß das eigentlich gar nicht. Kann es sein, dass dieser Mann sich das Leben bewusst genommen hat? Nee, glaube ich nicht. Wie hat denn die Frau das dann da, hast du das erlebt? Die war natürlich, also es hieß, da ist unten was passiert an der Maschine, die wusste ja, dass ihr Mann da an der Maschine war. Die musste natürlich sofort hin und hat dann irgendwie... Das ist ja so ein Horror, das kann man ja gar nicht verkraften. Das ist ja unfassbar schlimm. Und das hat uns auch keiner gesagt, weil dieses Band war vom Büro an- und abzustellen, von uns an den Bändern selber. Das sind so rote Notknopf, die drückt man einfach rein. Und da hat keiner was gesagt, wer jetzt schuld war. Aber ich vermute mal, dass das vom Büro ausgegangen ist. Dass die wieder mal gedacht haben, das Band steht. Warum steht das Band? Wir haben uns ein bisschen auf Schnelligkeit und so. Fix geprimiert. Ja, hast du das denn nicht? Und ich vermute, dass das irgendwie von den Büros heraus falsch aber gelaufen ist. Da bestimmt, hat keiner drüber gesprochen. Aber das wird doch bestimmt die Polizei und die Kriminalpolizei... Ja, die haben ja ermittelt, aber was da rausgekommen ist, kann ich dir nicht sagen. Boah, ist das eine krasse Geschichte. Ist das eine krasse Geschichte. Da kann man noch schlimmer, weil die Frau dann auch noch einen Tag da war. Wie, die war danach noch einen Tag da? Nee, die war da, die war ja in der Schicht, in der gleichen Schicht. Die standen mit mir am Band. Und ihr Mann war in einer anderen Halle in die Ecke. Das ist alles mit riesengroßem Glas. Man kann quasi von die eine in die andere Halle gucken. Das ist alles Glas. Unfassbar, die arme Frau. Und der arme Mann natürlich auch, weil natürlich wird er auch noch, wenn auch nur kurz, aber unfassbare Schmerzen gehabt haben. Ja, denke ich auch. Sabine, die Kripo hat sofort die ganze Halle, wo das passiert ist, direkt stillgelegt. Ja, muss man dann ja auch, ja. Sabine, das war deine Geschichte zu unserem Thema. Ich danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Wünsche dir alles Gute von Herzen. Danke, wünsche ich dir auch. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschö. Tschüss. 0800 220 5050, unser Thema heute Schockerlebnisse bei der Arbeit. Und wir haben ja gerade schon drei heftige Sachen gehört. Habt ihr vielleicht einen schweren Arbeitsunfall schon gehabt? Oder ist während eurer Arbeit etwas Dramatisches passiert? Oder hat man euch etwas mitgeteilt, vielleicht etwas sehr Heftiges, während ihr gearbeitet habt, so wie wir es vorhin von Larissa gehört haben. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Hier ist Bernd und Bernd ist 70. Guten Morgen, Bernd. Guten Morgen, Jürgen. Was hast du erlebt bei der Arbeit? Ich wollte erzählen, wie Tod und Leben direkt nebeneinander liegen. Ja. Meine Frau lag im Kreißsaal und ich stand auf dem Friedhof. Erzähl mal genauer. Ich war 41 Jahre bei der Eisenbahn und davon war ich 8 Jahre in der Diesellokwerkstatt und habe Dieselloks repariert. Ja. Und das war in einem Lokschuppen, aber nicht so, wie man den kennt, mit einer Drehscheibe und mit einem runden Lokschuppen, sondern das war ein Rechteck-Lokschuppen. Und da war vorne und hinten, also links und rechts davon, war eine Einfahrt und Ausfahrt. Und die Lokomotiven, wenn die reinkamen, wurden die mit einer Schiebebühne hin und her geschoben und in das richtige Gleis dann reingeschoben. Auf der einen Seite wurden E-Loks repariert und auf der anderen Seite Diesel-Loks. Ja. Und wenn die E-Loks reinkamen, die hatten ja noch die Fahrleitung, den Stromabnehmer oben an der Fahrleitung. Die Einfahrt war überspannt, aber innen drin die Gleise nicht mehr. Und jetzt kam auch, einen Tag kam eine Diesel-Lok rein, die mit den Aufbauten vorne und hinten, das kennst du sicherlich, ja? Ja. Und da war die obere Spitzenlampe, die war kaputt, die brannte nicht. Mhm. Und wir hatten bei uns auch eine Elektrikerkolonne und der Lokführer schrieb den Reparaturzettel und dann war in der Elektrikerkolonne war ein junger Bursche, der hatte gerade seine Lehre aus, 3 Wochen. Ja. Damals war das noch, dass die Lehre Ende März aus war, mhm, also Ostern immer. Mhm. Und das ist passiert am 22. April und da hatte der gerade erst 3 Wochen seine Lehre aus und war übernommen worden. Ja. Und der kriegte dann den Auftrag, die Lampe zu reparieren und sagte natürlich, kein Problem, die Birne ist schnell getauscht. Mhm. Und die Lok, die stand dann noch in der Einfahrt und er denkt nicht dran, dass da oben die Fahrleitung ist, mhm, und steigt auf den, mhm, Vorbau drauf und kommt mit dem Kopf an die Fahrleitung. Mhm. Mit wie viel 1000 Volt sprechen wir da? Das sind 15.000 Volt. 15.000 Volt. Was ja, ist er war natürlich sofort tot. Hast du das gesehen? Gesehen nicht, aber es haben alle gehört im Lokschuppen, das knallt, wenn der Überschlag ist, ja. Und es lief natürlich gleich alles dahin und... Wie sah denn dieser junge Mann aus? Der Kopf war total rot und aufgedunsen und seine ganzen Kleider, die er am Körper hatte, die brannten. Die brannten? Und wir sind dann mit 4 Mann auch da drauf gestiegen und haben den dann da runtergeholt. Erstmal die Kleider gelöscht. Mhm. Und den ist der denn nicht, dann runtergeholt. Ist der denn nicht? In der Zwischenzeit hat auch jemand einen Rettungswagen geholt. Mhm. Frage. Ist der denn nicht runtergefallen, nachdem er den Schlag bekommen hat? Nein, der lag oben auf dem Vorbau. Ach so, ja, klar. Mhm. Ja, die sind ja flach oben drauf. Ja. War dieser junge Mann da noch am Leben, als er runtergeholt wurde? Nein, da war er schon tot. War sofort tot? Ja, er war 17 Jahre. Wahnsinn. Du sagst Friedhof und Kreissaal. Friedhof im übertragenen Sinne meinst du jetzt? Nein. Wir waren natürlich mit zur Trauerfeier und anschließender Beerdigung. Mhm. Und ich habe ihn auch mit 5 anderen Kollegen dann getragen, ja. Mhm. Und... die Trauerfeier war um 11 Uhr und um 10.55 Uhr an dem Tag ist meine Tochter geboren. Mhm. So nah liegt alles beieinander. Bitte? Ist das so nah liegt alles beieinander? Ja, so nah. Ja. Ich stand auf dem Friedhof um 11 und 5 Minuten vorher ist die Tochter geboren. Ja, ich habe verstanden. Ja. Kanntest du etwas näher diesen jungen Mann? Ach ja, wie man so Kollegen kennt. Ja. Er war ja erst 3 Wochen da, hatte ja gerade seine Lehre erst aus, ja. Wie haben denn die Eltern das dann aufgefasst? Weißt du was darüber? Nein, da weiß ich nichts drüber. Das war ja auch dann ein unendliches Unglück für die Familie. Ja, das ist klar. Mhm. Das ist sicher auch ein Erlebnis, was du auch nie vergessen wirst. Nein. Ich muss ja jedes Mal dran denken, wenn meine Tochter Geburtstag hat. Das glaube ich. Ja. Weil es so nah miteinander verknüpft ist, so dicht beieinander ist, ja. Ja, meine Tochter wird jetzt am 25. April, wird jetzt 43 und das ist jetzt 43 Jahre her. So lange ist das schon her, ja. Ja. Mhm. Und jedes Mal, wenn die Geburtstag hat, muss ich dran denken. Das glaube ich. Lieber Bernd, ich danke dir auch für deine Geschichte und für deinen Anruf. Ja, gern geschehen. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss, Jürgen. 1:33 haben wir. Und hier ist Frank und Frank ist 42. Guten Morgen, Frank. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Frank. Schockerlebnisse bei der Arbeit. Ja, ich wollte schon immer mal bei dir angerufen haben und glaube, zum heutigen Thema passt das ganz gut. Es ist also so, dass im Jahr 2009 meine Frau und ich Opfer waren vom schweren Raubüberfall in unserem Geschäft. Was für ein Geschäft hattet ihr? Wir hatten einen Getränkemarkt, der kombiniert war mit einer Postagentur und einer Lottoannahmestelle. Ja. Und es war halt so, dass gegen abends 3 Mann reinmarschierten, maskiert, wobei 2 Leute sich Dreck rummarschiert sind um die Theke, Dreck auf meine Frau gestürmt sind. Der dritte ist auf mich Dreck los. Ohne Vorwarnung haben die direkt mit Tränengas erst gesprüht und haben dann meine Frau eine Eisenstange durchs Gesicht gezogen und bei mir direkt mit einem Totschläger eingeschlagen. Haben die gesprochen dabei? Die haben nichts gesagt. Die haben also ohne Vorwarnung direkt losgelegt. Mhm. Und es war halt so, dass ich meine Frau nur einmal schreien gehört habe die danach nicht mehr gehört. Bei mir war der Täter so, dass der weiter auf mich eingeschlagen und getreten hat. Ja. Und ich natürlich bemüht war, zu meiner Frau zu kommen. Aber in dem Moment, wo ich immer wieder aufgestanden bin, bin ich immer wieder niedergeschlagen worden. Mhm. Und wusste also nicht, was mit meiner Frau ist, weil ich sie auch nicht mehr gehört habe. Ja. Dann gab es aber mal die Situation, wo ich dann auf der Erde gesessen habe und sagte dann so zu dem Täter, was nun? Und dann sagte er in einem gebrochenen Deutsch, du darüber, weil die hatten Probleme, den Tresor aufzukriegen. Hatte die denn viel Geld im Haus? Ja, das ist durch die Postagentur halt so, dass man dadurch, dass man Sparbuchauszahlungen macht und Girokontoverkehr, ja, hat man immer einen fünfstelligen Betrag im Tresor. Ja, haben die den Tresor dann aufgekriegt? Nee, das war das Problem. Die hatten, also von meiner Frau haben die den Schlüssel aus der Hose geprügelt und haben den Schlüssel aber falsch in den Tresor gesteckt und kriegten dadurch den Tresor nicht auf. Aber die hätten dich doch zwingen können, dass du den Tresor aufschließt. Ja, das haben die gar nicht gemacht. Also wie gesagt, in dem Moment, wo der sagte, du darüber, sollte ich dann rübergehen und dann den Tresor aufmachen. Und ich konnte dann die Gelegenheit nutzen, weil ich dann an unsere Eingangstüre, die ist im Sensorbereich verbunden, dass die Tür wieder aufgeht. Und in dem Moment konnte ich dann in den Sensor laufen und die Tür ging dann auf und ich konnte den Moment dann nutzen, dass ich nach draußen kam. Und wie viel Uhr war das? Das war abends um 5:30. Das heißt, da hätten rein theoretisch auch Kunden bei euch drin sein können. Ja, das ist das halt das Kuriose, dass natürlich an dem Tag abends dann an Kunden nichts mehr reinkam. Mhm. Und bei uns war das auch noch das Dumme, dass eigentlich die Tür eine Macke hat. Das heißt, der Sensor geht eigentlich immer wieder auf und zu, dadurch, dass der einen Fehler hatte. Aber gerade an dem Tag tat sich leider da nichts. Und ich habe dann immer gebangt oder gehofft, dass die Tür aufging. Ja. Und erzähl mal weiter jetzt, dann bist du raus. Dann bin ich raus. Deine Frau lag währenddessen noch bei den Tätern. Bei den Tätern. Ja, was hast ich du dann getan? Ich habe dann geschrien, Überfall, Hilfe. Ist das eine belebte Gegend, wo das passiert ist? Ja, es ist relativ, sag ich mal. Es ist ein kleiner Stadtteil. Daneben ist eine Werkstatt, die Autos aufarbeiten. Mhm. Ist denn jemand auf dich dann aufmerksam geworden? Ja, dann konnten da zwei Jungs, die haben meine Hilfeschreie gehört. Und in dem Moment, wo ich laut um Hilfe geschrien habe, sind die Täter dann einzeln aus dem Laden geflüchtet. Mhm. Und ich habe auch noch in meinen Wahn versucht, die Täter noch aufzuhalten, was mir aber nicht geglückt ist. Was ja wirklich wahnsinnig ist. Ja, ist natürlich Wahnsinn, klar. Und warum hast du das getan? Ja, das ist halt so die Reflexreaktion. Von mir gewesen. Und ja, so, die Täter waren dann einzeln verschwunden. Die waren verschwunden. Dann bist du wieder, wie schwer verletzt warst du denn? Ja, bei mir war es so, dass halt, ich war blutüberströmt. Bei mir hatte man irgendwie eine Ader getroffen. Das Blut spritzte, sag ich mal, wie aus dem Wasserhahn, sehr dramatisch. Aus dem Kopf? Vom Kopf aus. Und ich bin dann wieder in den Laden rein, hab dann meine Frau gesucht, hab die dann hinter der Theke gefunden. Die lag dann zusammengekauert. In welchem Zustand war deine Frau? Ja, die hatte auch mehrere Platzwunden, war auch blutüberströmt, war natürlich total unter Schock. Mhm. Und aber ihr hattet Gott sei Dank keine schweren Verletzungen, stimmt das? Ja, die Verletzungen waren also so, dass meine Frau, durch den ersten Schlag hat man ihr die Schneidezähne ausgeschlagen. Mhm. Bei ihr war die Kniescheibe verschoben und der Arzt sagte nachher im Krankenhaus, wer ein Zentimeter weiter am Kopf gewesen, wäre es ganz am Ende gewesen. Ja, also das ist schon schlimm genug, wie man euch zugerichtet hat, aber ihr hattet dann dennoch Glück im Unglück, so kann man es sagen. Wie viel hatten die denn letztendlich dann erbeutet? Ja, wie gesagt, dadurch. Der Tresor war nicht auf? Wie viel haben sie denn aus der Kasse vielleicht oder wo du sonst noch Geld hattest? Nee, die haben sich nur absolut, dadurch, dass wir ja diese Post hatten, haben die sich nur auf den Posttresor konzentriert. Und dadurch, dass die den nicht aufbekommen haben... Ach, da sind die ohne jegliche Beute? Sind die ohne Beute geflüchtet. Also nicht mal einen Euro haben sie mitgenommen. Das ist ja eine schlimme Geschichte. Da habt ihr aber so richtig um euer Leben gebangt, sicherlich. Ja, es war also ganz schlimm, vor allen Dingen auch für mich halt, weil ich nicht wusste, ich habe nichts mehr von meiner Frau gehört. Ja, ja, klar, natürlich. Und hat man je diese Täter gefunden? Ja, das war in unserem Fall also auch noch ein bisschen kurios. Das war so, wie ich nachher von der Kriminalpolizei erfahren habe, das war also eine organisierte Bande gewesen, die so funktioniert, dass Leute aus dem Osteuropäischen rüberkommen für 3 Monate, machen mehrere Überfälle oder Einbrüche und verschwinden dann wieder. Ja. So, und man hatte längere Zeit, hatte man die Leute schon observiert. Ja. Und am Tag des Überfalls bei uns hat man die Handyortung verloren. Mhm. Also man konnte nachher feststellen, wann die losgefahren sind, aber im Zeitraum des Überfalls wusste man nicht genau, wo die sind. Hat man sie denn später erwischt? Man hat sie durch einen Nachbarn, der auch Hinweise geben konnte, weil die sind mit einem Fahrzeug geflüchtet, was ein Tageskennzeichen hatte. Mhm. Und dadurch konnte man nachher die Täter kriegen. Zu was sind die verurteilt worden? Die sind zwischen 8 und 9 Jahre verurteilt worden. Wie lange hat es eigentlich gedauert, bis dann die Polizei bei euch war? Die Polizei, muss ich sagen, natürlich für uns jetzt oder auch speziell für mich, kam es natürlich sehr lange vor. Mhm. Aber nachher anhand von den, ich hatte bei mir im Geschäft Videoaufzeichnungen, war es relativ schnell. Die waren innerhalb 4-5 Minuten, waren die vor Ort. Konntet ihr beiden, nachdem ihr euch dann gesundheitlich etwas erholt hattet, konntet ihr wieder diesen Laden weiterführen? Ja, also es ist so, meine Frau und ich waren beide, wie gesagt, eine Woche in der Klinik jeweils. Mhm. Meine Frau war in einer spezielleren Klinik, weil die halt mit den Kiefer etc. Probleme hatte. Ja. Und es war jetzt eine ganze Woche der Laden geschlossen. Und ich stand natürlich dann davor, was mache ich weiter? Was habt ihr gemacht? Und bin dann nach der Woche wieder zwangsweise arbeiten gegangen. Und deine Frau später auch? Meine Frau konnte gar nicht mehr in dem Laden arbeiten, war jetzt auch 1,5 Jahre psychisch krank, hat seit letztem Jahr wieder eine neue Arbeit gefunden durch Vermittlung von der Berufsgenossenschaft. Ja, bist du denn noch in dem Laden heute auch noch? Nee, wir mussten den Laden letztes Jahr dran geben, weil es nicht mehr ging. Also weil auch durch den Überfall, das kann sich ja doch kaum einer erklären. Es ist aber leider so, dass auch Kunden uns... Ach, die haben Angst. Die sind genau, da nicht mehr gekommen. Die nicht mehr gekommen sind. Also deine Frau ist psychisch verständlicherweise auch dann sehr angeschlagen gewesen durch diese ganze Angelegenheit. Wie geht es dir denn psychisch und seelisch? Ja, bei mir war es so, meine Frau konnte direkt von Anfang an auch Therapie machen mit einer Psychologin, aufgrund dessen, dass ich aber bei mir immer im Laden stehen musste, habe ich das versucht, dass ich zu Therapiesitzungen gefahren bin. Das war aber an dem Tag, weil ich alleine im Laden stehen musste, immer vom Zeitablauf so hektisch. Das heißt, du hast es nie richtig durchgezogen? Dass ich das nie richtig machen konnte. Ich schlage vor, du redest jetzt noch eine Weile mit meinem Psychologen und vielleicht könnt ihr noch ein bisschen was beraten, was du auch für dich noch tun könntest. Ja. Ja? Lieber Frank, Gott sei Dank habt ihr euer Leben erhalten können und Gott sei Dank seid ihr nicht so schwer verletzt worden, aber seelisch seid ihr sehr schwer verletzt worden, das höre ich schon. Alles Gute dir und deiner Frau. Danke. Und wir werden uns gleich bei dir melden. Alles klar. Tschüss. Gut, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50 Johanna 73, guten Morgen. Guten Morgen. Johanna, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Zu einem ich hatte schon jahrelang Ihre Sendung, aber ich bin nie durchgekommen. Aber jetzt hat's geklappt. Jetzt hat's endlich geklappt. Darf ich denn du sagen? Ja, natürlich. Aber dann musst du auch zu mir du sagen. Ja, Domian, gerne. Sehr gut. Johanna, aber du hast jetzt zum ernsten Thema angerufen, Schockerlebnisse bei der Arbeit. Ich war jahrelang als Hebamme in Köln tätig. Ach. In einer großen Klinik. Ja. Die ist heute geschlossen. Das war 1966. Ich habe 10 Jahre in dieser Klinik gearbeitet. Ich hatte auch einen ganz super Chef und ein super Team. Mhm. Und zu der Zeit hatten wir noch sehr viele Geburten und waren aber allein im Dienst als Hebamme. Ja. Ich kam um 11 Uhr abends in den Nachtdienst und habe dann 3 Patienten übernommen. Mhm. Und das heißt, man muss mit der Kollegin zu der Patientin, man begrüßt die Patienten, man muss sie untersuchen, die Herzen hören, dann darf die Kollegin sich verabschieden. Mhm. Und sie sagte mir, vorne die Patientin, die muss auch gewaschen werden, die hatte eine Fehlgeburt. Ja. Okay. Und dann hatten wir so einen Abstellraum, da kam die Wäsche hin und auch so die Fehlgeburten, die lagen dann in einem Topf. Diesen Topf hat man der Patientin unter den Popo geschoben, wenn es zu der Fehlgeburt kam. Ja. Dann war das Blut und alles lief dann in diesen Topf. Wie groß? Und der stand noch in diesem Raum. Wie groß war denn die Fehlgeburt? Ja, das wusste ich da noch nicht. Ah ja. Hm. So, ich bin dann zu den anderen Patienten, habe die untersucht, die Kollegin hat sich verabschiedet. Dann habe ich diese Patientin, die diese Fehlgeburt hat, gewaschen, bring die Waschschüssel in den Raum, gehe wieder raus. In dem Moment höre ich ein Kinderschrei. Ich habe mich so erschrocken, weil das ja der Abstellraum war. Und in der Schale habe ich erst nur Blut gesehen. Mhm. Und danach diese Frühgeburt in dem Blut. Von der man glaubte, es sei eine Fehlgeburt. Von dem man glaubte, es war eine Fehlgeburt. Und das kleine Wesen schrie. Und da hat ein Schrei ausgestoßen. Ich habe ihn sofort rausgenommen in ein Tuch und sofort in den Inkubator. Mhm. Und hab ihn beatmet und den Chef benachrichtigt. Und das Kind hat 670 Gramm gewogen, ist durchgekommen. Ach, das ist eine tolle Geschichte. Ja, es war nur ein Schock. Ist absoluter Schock. Und beinahe wäre schiefgegangen. Ja, das hätte ja auch im Blut ersticken können. Es hätte ersticken können, oder wenn es nicht so kräftig geschrien hätte, hätte es kein Mensch mehr gemerkt. Was wurde denn damals mit den Fehlgeburten gemacht? Die kamen zu anderen in Sarg bei Todesfällen. Ach so. 1966 hat man die einfach noch als Beigabe in irgendein Sarg mitgegeben. Aber es war dann ja schon relativ groß, ne? Auch wenn es noch schwach war. Und 670 Gramm. Normal hat man, wenn so kleine Kinder geboren wurden, wir waren ein katholisches Haus, wir kamen nur Sauerstoff und dann hat der Chef gesagt, wenn der liebe Gott will, erstmal das Kind in Ruhe lassen, nur Sauerstoff und erstmal abwachen. Das macht man ja heute nicht mehr. Heute wird direkt beatmet, eine Sonde gelegt aber damals war das so. Wie hat denn die Mutter dann reagiert? Ja, der Chef hat die Patienten benachrichtigt. Da war ich natürlich nicht dabei. Ich wollte auch nicht dabei sein. Weil die hat ja zuerst das Schockerlebnis bekommen, mein Kind ist tot. Ja, gedacht, das Abort ist Totgeburt. Und dann kurz darauf. Und dann hat man ihr erzählt, das musste man ihr ja sagen, dass das Kind lebt. Das ist ja irre. Wenn dieses Kind, das ist ja heute ein erwachsener Mensch, wenn das Kind das weiß und man dem Kind das später erzählt hat, ist ja auch eine ganz wahnsinnige Geschichte. Das Kind hat sich ins Leben reingeschrien. Ja. Und es war ein Mädchen, die sind meistens sehr stärker. Also bei Frühgeburt, die Mädchen haben immer eine größere Chance. Ach so, Aber hier, das war ja, da hat ja als Abort. Ja. Johanna, wenn du so lange als Hebamme gearbeitet hast, könnte ich mir vorstellen, dass du noch andere Schockerlebnisse... Okay. Ich hatte noch mal so einen schlimmen Fall. Da kam ich in den Dienst und die Patientin wurde mir übergeben. Es war eine Totgeburt, also keine Herztöne mehr. Ja. Und dann hat man bei der Patientin immer einen Schlaftropf angelegt, damit sie nichts von der Geburt mitbekam. Ach so, damit sie, das Kind war noch... das Kind war noch im Mutterleib, aber schon tot. Mhm. Ja, und wir, dann bekam sie Wehenmittel und es kam zur Geburt. Und da müssen wir den Kopf anfassen und ganz vorsichtig rausziehen. Mhm. Und das Kind war aber schon, gibt Maturation, ersten Grad, zweiten Grad, dritten Grad. Was, erklär nochmal, was war das Kind? Maturation, also im Todesstadium, dann verändern sich die Kinder. Achso, und ja, das war schon im dritten Grad, das heißt sehr stark, ja, schon. Ja, sehr stark. Und ich musste etwas ziehen und hatte den Kopf in der Hand. Ach, der Kopf hatte sich, ja, losgelöst vom Leib. Ja, ja. Ach, und da konnte ich auch zwei Tage nicht arbeiten. Obwohl du eine erfahrene Frau damals, ja, schon warst? Ja, das, ja, glaube ich. Ja. Also, aber meistens hatten wir freudige Ereignisse, aber es gab auch so ein paar böse Sachen. Wie hat man denn dann den Rest herausgekriegt? Das war doch wahrscheinlich sehr schwierig. Das musste manuell rausgeholt werden. Ne? Hat man das der Mutter erzählt, dass das passiert ist? Ja, sie wusste ja von der Todgeburt, alles andere hat man nicht gesagt. Dass der Kopf abgerissen war. Ja, ja, alles andere hat man nicht gesagt. Und in der Zeit ging das ja auch nicht, dass die Frauen dann die toten Kinder nochmal sehen konnten. Das ging damals nicht, ne? Normal haben wir das so gemacht, wir haben die Kinder sehr schön angezogen, gewaschen, Mützchen, mhm, an. Und aber das Kind war schon, nur der Ehemann, der wusste Bescheid. Wenn ein... Auch, dass der Kopf abgerissen war? Ja, dem, ja, Ehemann haben wir das, ja, ja, wie weit das schon verwest war. Wie ist das denn eigentlich medizinisch erklärbar, wenn ein Fötus so sehr verwest ist im Mutterleib, dass die Mutter dann auch nicht stirbt an den Leichengiften? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Solange kein Fieber da ist, passiert auch nichts. Ach so. Die Gefahr besteht ja, wenn die Patienten Blasensprung haben und sie hat dann Fieber. Dann ist die Gefahr der Infektion. Ach so, ach so. Aber bei, und man macht ja auch bei Totgeburten möglichst schonende Entbindungen. Mhm. Mann, Johanna, da hast du aber viel erlebt in deinem Leben. Ja, meistens. Aber, meistens schöne Sachen. Meistens schöne Sachen. Aber bestimmt auch den einen oder anderen Fall, wo ein Kind schwer behindert auf die Welt kam. Und hier habe ich viel gehabt. Das glaube ich. Das, ja, glaub ich. Mhm. Ich habe, in der Zeit hatte ich auch sehr viele offene Rücken. Da waren, in dieser Klinik waren sehr viele Privatpatienten. Mhm. Die haben erst, waren sehr viele Spätgebärende. Mhm. Mhm. Die haben erst ihr Studium beendet. Und da hatten wir doch sehr viel, auch viele Missbildungen. Das glaube ich. Aber du hast vielen Kindern das Leben geschenkt. Ja, du hast viele Kinder, ja, ins Leben geholt. Ja, das kann man wohl sagen. Toller Beruf. Schöner, ja, Beruf. Das kann man wohl sagen. Da kannst du auf ein sehr, sehr zufrieden, auf ein ganz tolles Arbeitsleben, glaube ich, zurückschauen. Ja, ich wohne in einem Stadtteil, da war ich quasi 20 Jahre Hebamme. Die Kinder, die ich geholt habe, die haben heute schon wieder Kinder. Das ist toll. Das ist also toll. Das ist schon sehr schön. Das ist wirklich sehr schön. Johanna, ich freue mich, und das ist auch sehr schön, dass du angerufen hast und durchgekommen bist. Ja, ich habe so oft gehört. Ich habe den Finger wund gedreht. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Ich freue, ja, mich sehr und wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, Domian, dir auch. Dankeschön. Tschüss, Johanna. Tschüss. Tschüss. Und hier ist der Markus, 48. Guten Morgen, Markus. Guten Morgen. Welches Schockerlebnis hattest du? Ja, das war in meiner Ausbildung zum Psychiatriefachpfleger. Ja. Das ist jetzt ungefähr 20 Jahre her. Und ich hatte dann einen Einsatz sehr lange Zeit auf der geschlossenen Station. Harte Arbeit wahrscheinlich. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, es hat damals und es macht bis heute irren Spaß. Es macht wirklich Spaß. Ja. Also. Erzähl mal weiter, was da passiert ist. Ja, ich hatte circa eine Woche, bevor das passiert ist, hatte ich eine Patientin sehr, sehr gut kennengelernt. Also so vom Krankheitsbild, von der Persönlichkeit. Und gerät dann so, also man lernt das einfach kennen. Man erfährt sehr, sehr, sehr viel von den Menschen. Mhm. Ja, ich kam zum Wochenenddienst und meine Aufgabe ist es dann auch zu den bettlägerigen Patienten, das Essen halt eben anzureichen. Und unsere Station ist so sternförmig angelegt. Ja. Der Station gegenüber, aus dem Fenster zu sehen, also die das andere Gebäude. Und ich stand dann am Fenster, war dann einer Patientin das Essen am Anreichen und sah eine Patientin, die vor 2 Tagen auf die offene Station gelegt worden ist, am Fenster. Mhm. Ich habe mir nichts dabei gedacht, sondern stand dann da und war am Rausgucken in den Garten. Und ich habe dann, weil sie zu mir geschaut, versucht zu winken, habe das auch gemacht. Dann hat sie mich wohl auch gesehen. Und in dem Moment, als sie mit dem Winken aufhörte, machte sie das Fenster auf, was auf einer offenen Station halt eben möglich ist. Bei uns, auf der geschlossenen halt eben nicht. Ja. Und dachte mir, oh Gott, da wird doch nichts passieren. Ich hatte von dem ersten Blickkontakt, als ich sie da am Fenster stehen sah, gleich ein ungutes Gefühl. Ich weiß nicht, woher das kam. Welches Stockwerk war das? Das dritte Obergeschoss. Ja. Und dann? Und ich habe dann den Blickkontakt zu ihr gehalten, habe meine Kollegin gerufen. Ruf mal bitte schnell auf der Station an. Frau Dinger und so weiter steht am Fenster, da passiert gleich irgendwas. Und ich hatte das noch nicht gesagt. Ne? Mhm. Da sah ich sie schon aus dem Fenster springen. Das sind Abläufe gewesen, das waren so. Also, Millisekunden. Also du sagst, sie springen, nicht auf dem Fensterrahmen stehen, sondern sie sprangen. Sie sprang einfach kopfüber aus diesem Fenster raus. Kopfüber also sogar? Ich konnte so schnell gar nicht gucken. Wenn sie jetzt noch da drauf gestiegen wäre und so weiter, dann hätte das noch irgendwie Zeit in Anspruch genommen. Aber das ging so schnell, sie machte das Fenster auf und sie sprang raus. Das heißt, ich hatte den Blickkontakt genau zu ihr und habe den auch halten wollen, weil ich dachte, sie hat mich vorher gesehen, vielleicht kann ich sie durch das... ich bin da, dass ich sie davon abhalte. Das heißt, dritter Stock, das ist schon relativ hoch. Das ist also heftig. Ist die Frau verstorben? Nicht sofort. Also ich bin dann vom Fenster weg zu meiner Kollegin, hat gesagt, ich gehe jetzt gerade von Station, ich gehe runter und guck, was passiert ist, weil ich da auch gar keinen in der Nähe sah. Und als ich dann runterkam, sah ich dann, dass sie schwer gestürzt war. Sie war mit dem Lendenwirbel auf so eine Umrandung von so einem Blumenbeet aufgeschlagen und sie war also nicht bei Bewusstsein, was für sie in dem Moment eigentlich nicht schlecht gewesen ist. Ja. Und habe dann Ärzte gerufen und so weiter. Das kam auch alles ziemlich, ziemlich schnell. Wie lange hat sie denn noch gelebt? Sie ist danach ins Krankenhaus gekommen. Sie hat noch circa 6 Wochen. Ich habe sie zweimal noch im Krankenhaus besucht. Sie hat diese inneren Verletzungen nicht überlebt. Sie hatte sich 3 Lendenwirbel komplett gebrochen. Sie wäre auch, wenn sie das überlebt hätte, wäre sie auch im Rollstuhl gelandet. Ist sie denn nochmal zu Bewusstsein gekommen? Ja, sie hat mich, ich bin also wirklich 2-3 Mal hingefahren, habe sie dann besucht. Sie hat mich auch erkannt und sie hat auch mit mir gesprochen. Hat sie was dazu gesagt, warum sie das gemacht hat? Ja, weil sie, ich wusste den Grund vorher, also sie brauchte mir das nicht zu erzählen. Sie hat mir durch ihre Biografie, die sie mir erzählt hat, von ihrer Ehe, von ihrer Familie und so weiter, gesagt, die haben also, stand irgendeine große Familienfeier an. Also da waren große Familienprobleme und Bedrängnisse. Wie alt ist die Frau geworden? 57. Und sie erzählte dann, dass die Familienfeier ohne sie stattfinden würde, weil ihre Kinder und ihr Mann nicht wollten, dass sie anwesend ist. Mhm. Und man kann sagen, was man will, an sowas zerbricht ein Mensch. Mhm. Hast du eigentlich diesen schlimmen Moment des Aufpralls auch gesehen? Ja. Ich habe ja wie gebannt am Fenster gestanden. Ich habe ja gemeint, wenn du da stehst und sie dich sieht, und zu dir hatte sie Vertrauen, vielleicht hältst du sie davon ab, aber das kann ich gar nicht schildern. Das ist weniger als eine halbe Sekunde gewesen. So schnell ging das. Ne, und ich meine, ich kann mir zugute halten, wenn ich halt runtergegangen bin, dass ich adäquat reagiert habe und habe sie ruhig gestellt und als sie dann wieder wach wurde, habe dann so lange versucht, dass sie sich nicht bewegt, dass sie beruhigt ist, dass sie jemanden gleich sieht, der sie kennt. Die Frau, als du sie im Krankenhaus besucht hast, war sie nach wie vor lebensmüde und wollte sterben? Nein. Nein? Nein. Da nicht mehr? Nein. Umso tragischer alles. Sie hat das wirklich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr bedauert. Und sie hat vor allen Dingen bedauert, dass in gerade diesem Moment, in dem sie so eine Selbstmordabsicht die kommt von hier auf jetzt, das plant man nicht. Also eine Affekthandlung war das in dem Fall. Ja, genau. Das war nicht lange. So hat sie das auch gesehen hinterher. Ja, wie schrecklich. Und sie hat dann gesagt, hätte sie jemanden gehabt, mit dem sie darüber hätte sprechen können. Wie so oft. Dann hätte sie das nicht getan. Markus, danke für deinen Anruf. Die Sendung ist vorbei. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg in deinem wichtigen und guten Beruf. Auf Wiederhören. Das wünsche ich auch. Tschüss. Ciao. Tschüss. So ihr Lieben, das war's für heute. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Morgen mit einer freien Themennacht. Ciao.